erzähle ich über diese Satansbraten. Wir tun uns nur Scheiße, wollen uns aussaugen. Das ist meine Aussage, kleiden sich wie Schlampen. Also schick ich die alle unter die Lampe, sich verkaufen. Sie sagen, der Teufel schicke mir drin. Woher kommt das Wissen über mich? Sie verfluchen mich. Und sagen, ich wäre asozial. Ich weiß, wo ich mich zu benehmen hab. Ich bin der Typ, der euch zu Huren macht. In nur einer Nacht, ich werde zum Hassobjekt. Weil ich das hier sage, schöne Grüße an die zwei. Es geht weiter, ich gehe meinen Weg, egal was passiert. Ich hab immer Probleme in der Frauenwelt. Dachten alle, es ist was Ernstes, ich glaub nicht an dieses Gerede. Sie wollen mich fallen sehen, ich lass mich nicht unterkriegen von diesem Gerede.